Jungen und Mädchen. Natürlich gab es nicht in allen Ländern Gruppen wie die Unberührbaren. Aber eine Menschengruppe, die ebenfalls unter dem Reinheits- und Unreinheitsgerede litt, gab es überall, rund um den Erdball. Sie macht sogar die Hälfte der Bevölkerung aus. Ahnst du, wer gemeint ist? Genau, die Frauen. Priester und Lehrer überall auf der Welt verbreiteten das Märchen, dass Frauen diesen magischen Gestank verströmen, den die Götter nicht mögen. Die Priester behaupteten, dies sei der Grund, warum die Götter mit Frauen nicht einmal reden würden. Nur Männer, die rein sind, dürften mit den Göttern sprechen und den Menschen die göttliche Botschaft überbringen. Dieses Märchen musste herhalten, um all die vielen Regeln zu rechtfertigen, die Frauen benachteiligten. Sie existierten viele tausend Jahre lang. Und in einigen Ländern existieren sie sogar noch heute. Weil Frauen als unrein betrachtet wurden, durften sie keine Priesterinnen werden und keine heiligen Bücher lesen. Die Götter würden sich sonst ekeln, hieß es. Aus dem gleichen Grund durften Frauen nicht zur Schule gehen, keine Richterinnen werden und nicht regieren. In manchen Gegenden der Welt durften Frauen nicht einmal alleine das Haus verlassen. Wenn Mädchen nach draußen wollten, mussten der Vater, Onkel oder Bruder sie begleiten. Wenn ihre Brüder dazu keine Lust hatten, mussten sie drinnen bleiben. Was durften Frauen denn überhaupt, wenn sie weder Priesterinnen noch Herrscherinnen werden konnten und man sie nicht einmal alleine vor die Tür ließ? Sie durften tun, was ihre Männer von ihnen verlangten. In vielen Gegenden war es sogar so, dass Frauen den Männern gehörten. Sie waren deren Eigentum. So lauteten die Regeln. Ungefähr zur gleichen Zeit, als die Ziegen Eigentum der Bauern und manche Menschen zu Sklaven wurden, gingen Frauen in den Besitz von Männern über. In vielen Königreichen besagten die Regeln, dass Töchter Eigentum ihrer Väter waren, Schwestern Eigentum ihrer Brüder und Frauen Eigentum ihrer Ehemänner. Wenn ein Mädchen sich in einen Jungen verliebte, konnte sie sich nicht einfach mit ihm verabreden. Sie hatte keinerlei Recht zu entscheiden, mit wem sie ausgehen oder wen sie heiraten wollte. Das entschieden ihr Vater oder ihr Bruder. Und wenn ein Junge ein Mädchen mochte und heiraten wollte, dann bat er nicht sie um eine Verabredung, sondern ihren Vater. Ihn musste er überreden, einer Heirat zuzustimmen, weil der Vater ja der Besitzer seiner Tochter war. Ein Mädchen zu heiraten war wie ein Auto zu kaufen. Wenn du ein Auto kaufen willst, musst du nicht den Wagen davon überzeugen, mit dir zu fahren, sondern den Vorbesitzer, dir den Wagen zu überlassen. Aber wie konnte der Junge den Vater davon überzeugen, der Heirat zuzustimmen? Eine Möglichkeit waren Versprechungen. Ich gebe dir 10 Ziegen für deine Tochter. Wenn der Vater einverstanden war, spielte es keine Rolle, was die Tochter davon hielt. Selbst wenn sie den Jungen hasste, musste sie ihn heiraten. Und sobald sie seine Ehefrau war, gehörte sie nicht mehr ihrem Vater, sondern ihrem Mann. In vielen alten Sprachen, wie zum Beispiel dem Hebräischen, ist das Wort für Ehemann das gleiche wie das Wort für Besitzer. Kein Wunder, dass viele Eltern ihre Söhne den Töchtern vorzogen. Während einer Hungersnot, wenn das Essen nicht für die ganze Familie reichte, wurden für die Jungs oft die letzten Krümel zusammengekratzt. Die Mädchen mussten hungern.